Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Steven Stelfox, den kennen Sie vielleicht noch. Diesen Frauenhasser, Schwulenhasser, den superreichen Egomanen, der die Hauptfigur war im Bestseller Kill Your Friends. In dem Buch, da bringt er seine Kollegen aus der Musikindustrie um und jetzt ist er wieder da und er hat sich kein bisschen gebessert. Kill 'Em All, so heißt der neue Roman von John Niven. Und mit John Niven, dem Schotten, mit dem haben wir gesprochen. Zunächst die Frage, warum taucht Steven Stelfox denn jetzt wieder auf, 20 Jahre nach dem Debüt? I like authors who can use a character every 10 years or so as a lens to look at the times we're living in. Mir gefällt es, wenn es Autoren gelingt, unsere Gegenwart auch über einen längeren Zeitraum mit ihren Figuren zu beobachten. Und wenn man sich Trump anguckt, den Brexit, all den Irrsinn der letzten Jahre, dann scheint mir Steven Stelfox genau der Richtige dafür zu sein. Stelfox liebt unsere Gegenwart, die Unruhe, das Chaos, weil er glaubt, Geld damit machen zu können. Außerdem gefiel mir die Symmetrie. Kill Your Friends hat im Jahr 1997 gespielt und das neue Buch spielt im Jahr 2017, also genau 20 Jahre später. Im ersten Buch war Stelfox 26, jetzt ist er 46. Und in der Zwischenzeit passiert oft viel, nicht so sehr in den 10 Jahren zwischen 26 und 36, aber ganz bestimmt zwischen 36 und 46. Diese Veränderungen führen dann zur Midlife-Crisis. Die Männer verlassen ihre Ehefrauen und kaufen sich Sportwagen. Stelfox hat ja all das. Die dicken Autos, die Flugzeuge, alles. Ja, aber interessanterweise glaubt er, arm zu sein. Er ist 300 Millionen Dollar schwer, aber er umgibt sich mit Milliardären. Ich selbst war mit Milliardären unterwegs und die leben in einer ganz anderen Welt. Es hört sich schlimm an, aber wenn du heute Millionär in London bist, dann bist du längst kein großer Player. Um wirklich mitspielen zu können, brauchst du weitaus mehr Geld. Stelfox denkt, er ist zur falschen Zeit aus der Musikindustrie ausgestiegen. Er ging wahrscheinlich um das Jahr 2003 herum. Zu diesem Zeitpunkt sah es so aus, als würde die ganze Branche sterben. Das glauben ja heute noch viele. Das Internet kam auf und hat das Geschäft kaputt gemacht. Aber das stimmt nicht. Heutzutage machen Plattenlabels mehr Geld als je zuvor. In reality, record companies right now are making more money than they've ever made since the 90s. Wirklich? Stimmt das? Yeah, 100%. Because they're finally getting paid properly by things like Spotify and YouTube. Ja, 100%, weil sie endlich von Spotify und YouTube bezahlt werden. All diese Firmen, die über die letzten 10 Jahre ein Imperium darauf aufgebaut haben, Urheberrechte zu missachten, die fangen jetzt an zu bezahlen. Es ist längst noch nicht genug und ganz sicher landet immer noch zu wenig bei den Künstlern. Aber ich versichere Ihnen, Plattenfirmen fangen gerade an, richtig Asche mit Streaming zu machen. Es ist also gar nicht so weit hergeholt, dass Musikmanager in Privatjets durch die Gegend fliegen, so wie Sie in Ihrem Buch behaupten. Wenn du in den oberen Etagen von Sony arbeitest, Justin Bieber betreust, klar sitzt du dann in einem Privatjet. Warner Brothers, Sony, auf jeden Fall haben die noch Firmenflugzeuge. Let's have a look at the plot of the book. So you already mentioned that. Schauen wir uns mal die Handlung an. Sie haben ja schon gesagt, dass Steven Stelfox eigentlich aus der Musikindustrie ausgeschieden ist. Jetzt ist er superreich, aber auch gelangweilt. Da bekommt er das Angebot, als Berater tätig zu werden. Denn Lucius Dupre, der ziemlich dem verstorbenen Michael Jackson ähnelt, hatte ein Problem am Hals. Er wurde gefilmt, als er Sex mit einem Minderjährigen hatte. Jetzt wird er erpresst. Und Stelfox, das ist sein Auftrag, entwickelt einen Plan, der Lucius verschwinden lässt und ihn selbst noch reicher macht. Warum macht er das? Nur aus Langeweile und Gier? So what drives him? Boredom and the greed for more money. Langeweile, Gier und er hat diese niederträchtigen Fähigkeiten, die er vermisst, anzuwenden. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber als es darum geht, einen Plan zu entwickeln, um Lucius Dupre, der Michael Jackson gar nicht mal so sehr ähnlich ist, als es darum geht, ihn loszuwerden, denkt er zunächst darüber nach, ihn einfach umzubringen. Aber dann denkt er an die Boulevardblätter der 70er, die immer wieder geschrieben haben, dass Elvis gar nicht tot ist, dass er an einer Tankstelle in Thailand oder so arbeitet. Und Stell Fox fragt sich, was wäre passiert, wenn Elvis ein Jahr nach seinem Tod einfach wieder aufgetaucht wäre? Wie viel Geld hätte man damals als RCA-Chef damit gemacht? Also entwickelt er den Plan, den Tod von Lucius Dupre zu faken, ihn irgendwo weit weg zu verstecken. Und nach 6 Monaten holt man ihn zurück und macht unendlich viel Geld. Natürlich sagen ihm alle, dass er damit nicht durchkommen wird, aber da zeigt er einfach auf den Fernseher, auf dem gerade Trump zu sehen ist. Er erzählt, dass nie mehr Menschen bei einer Amtseinführung dabei waren als bei seiner. And what Still Fox gets that they don't, he points to a TV screen where Trump is on the TV talking about how his inauguration was the biggest in history. Es muss offensichtlich falsch sein, um Realität zu werden. That's how it sounds. It's like Stalin, right? His point is, far-fetched enough. The bigger the lie, the better. As long as you repeat it loudly enough, deny. Solange man die Lüge laut genug wiederholt, warum nicht? Why not? So hat Stephen Stelfox von Trump gelernt? Er bewundert ihn ja. Oder haben die beiden einfach denselben Hintergrund, kommen aus derselben Generation? No, he definitely, I think he's looked at Ich glaube, er hat Trump einfach nur beobachtet und festgestellt, dass wir jetzt in einer neuen Realität leben. Die alten Regeln sind außer Kraft gesetzt. Im Buch habe ich versucht, das so zu beschreiben. Früher sagte man, zeig mir deine Wahrheit und ich zeige dir meine. Also die Manic Street Preachers paraphrasierend. Jetzt heißt es, hier ist meine Lüge, beweis mir, dass ich falsch liege. Und das ist gar nicht so einfach. Gucken Sie sich die Rechtskonservativen und den Brexit an oder Trump. Die kommen ungestraft mit ihren Lügen davon. Macht es Ihnen Spaß, sich solche bösen Figuren wie Stephen Stelfox auszudenken? Oder macht es Ihnen Angst, wenn Sie sehen, dass Personen wie Trump real existieren? Writing bad characters like Stelfox is always quite seductive. Böse Charaktere zu entwickeln wie Stephen Stelfox ist immer verführerisch. Er kann Dinge sagen, die wir die meiste Zeit über nicht aussprechen können, abgesehen von den Leuten auf Twitter, die sich hinter einem Avatar verstecken und ihren Hass verbreiten und das auch ganz genauso meinen. Terrible things, but they mean it, you know? Aber fasziniert es Sie, als Schriftsteller zu sehen, wie manche Menschen heute die Realität zu ihren eigenen Gunsten verdrehen? Ja, auf jeden Fall. Mich fasziniert, wie ein einzelner Schwachkopf wie Donald Trump es geschafft hat, die ganze Welt zu infizieren. Ich kann mich gar nicht mehr an eine Party oder ein Essen erinnern, an dem Trump nicht innerhalb der ersten 10 Minuten zum Thema wurde. Das ist schon eine Leistung, die er vollbracht hat. That's quite an achievement. Würden Sie Ihr Buch als Satire bezeichnen? Und falls ja, was ist der Zweck einer Satire, wenn die ganze Welt den Eindruck macht, eine riesige Satire zu sein? That's a very good question. I think it's interesting times. Gute Frage. Ich glaube, für Satiriker sind es gerade interessante Zeiten. Man schaut sich die Nachrichten an und hat das Gefühl, einen Monty Python-Sketch zu sehen. Ich würde mein Buch aber nicht als klassische Satire bezeichnen, denn es gibt keine Moral. Ich will dem Leser nicht vorschreiben, was er zu denken hat. Obwohl ich hoffe, dass am Ende relativ klar ist, wie man Stelfox zu verstehen hat. Was Stelfox zu einer tragenden Figur macht, er sagt diese unentschuldbaren Dinge, aber er trägt sie so vor, als würde jeder denken wie er. Er denkt, dass er absolut richtig liegt damit. Darin liegt der Humor. But he says them as if to say, this is what everyone thinks. Of course, this is what any sane person would look at this situation. You know, he thinks he's completely reasonable. Now that's where the humor kind of comes from. John Nevin im Corso-Gespräch. Kill 'Em All ist im Heine Verlag erschienen. Die 384 Seiten kosten 20 €.